bist du? Wer bist du? Frage dein Gewissen, wer bist du? Frage dein Gewissen, da bist du sonder Heuchelein. Du, du Mensch, falsch oder treu, falsch oder treu, ein rechtes Urteil hören müssen, ein rechtes Urteil, ein rechtes Urteil hören müssen. Frage das Gesetz, wer bist du? Frage das Gesetz, das wird dir sagen, wie du bist. Frage das Gesetz, das wird dir sagen, wie du bist. Was wird dir sagen, wer du bist? Das wird dir sagen, wer du bist. Das wird dir sagen. Ein Kind des Zorns in Satans Netze. Ein falsch und heuchlerischer Christ, ein Kind des Zorns. Ein Kind des Zorns in Satans Netze, ein Vater.